Dies ist die siebte Lehreinheit zu unserem Thema die Gemeinde. In den vorangegangenen Lehreinheiten dieser Serie beschäftigten wir uns mit der Gemeinde und ihren wichtigsten Diensten. Wir unterteilten diese Dienste in zwei verschiedene Kategorien, in sogenannte mobile Dienste, die innerhalb der weltweiten Gemeinde tätig werden und dem ganzen Leib Christi zur Verfügung stehen, und in ortsgebundene Dienste, die innerhalb einer Ortsgemeinde tätig werden und sich auf einen konkreten Ort beschränken. In der vorigen Lehreinheit untersuchten wir die beiden wichtigsten ortsgebundenen Dienste, den Bischof oder Aufseher, beziehungsweise Ältesten, beziehungsweise Hirten, drei verschiedene Bezeichnungen für ein und denselben Dienst, und den Diakon oder Diener. Ich möchte kurz die Aussagen der letzten Lehreinheit wiederholen und dann zu meiner heutigen Botschaft weitergehen, die sich auch wieder mit Ältesten befassen wird. In der vorangegangenen Lehreinheit hielten wir fest, dass diese Art Leiter mit drei verschiedenen griechischen Worten bezeichnet wird: Presbyteros, Ältester, Episkopos, Aufseher oder Bischof, und Poimen, Hirte oder Pastor. Diese drei verschiedenen Worte bezeichnen alle ein und denselben Dienst. Diese Art Leiter wird normalerweise Ältester genannt. Im Neuen Testament erscheinen diese Leiter vor Ort, Älteste, Bischöfe oder wie auch immer man sie nennt, stets in der Mehrzahl. Man findet sie nirgendwo in der Einzahl. Das ist ein grundlegendes Prinzip der Bibel. Die Ältesten sind das entscheidende Bindeglied zwischen den mobilen Diensten und den ortsgebundenen Mitgliedern einer Ortsgemeinde. Eine Ortsgemeinde besteht maximal aus Ältesten, Diakonen und Heiligen, das heißt allen anderen Gläubigen. Deshalb können wir dem Neuen Testament auch das zentrale Prinzip ableiten, dass eine Ortsgemeinde nie geteilt zu werden braucht. Man muss lediglich die Zahl der Leiter proportional zum Anstieg der Mitgliederzahl erweitern. Und auch in Städten wie Jerusalem oder Antiochia, wo es 50.000 und noch mehr Gläubige gab, hatte man nur eine einzige Gemeinde und erweiterte einfach die Zahl der Leiter proportional zur Zahl der Gemeindemitglieder. Nun wollen wir einige Aspekte der neutestamentlichen Lehre über Älteste etwas genauer untersuchen. Wir beginnen mit den Aufgaben eines Ältesten. Was wird von einem Ältesten erwartet? Eine denkbar kurze und klare Antwort auf diese Frage finden wir meines Erachtens in 1. Timotheus 5,17, wo es heißt: Die Ältesten, die gut regieren, lass doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Statt Lehre steht in der englischen King James Bibel das Wort Doctrine, aber es ist nicht die abstrakte Vermittlung von Wahrheit gemeint, sondern der Prozess des Lehrens und Gelehrtwerdens, das ist hier gemeint. Die beiden wichtigsten Funktionen eines Ältesten sind somit erstens Regieren und zweitens Lehren. Von allen wird erwartet, dass sie regieren, auch wenn der Text den Schluss nahelegt, dass nicht notwendigerweise alle im gleichen Maße lehren und es deshalb welche gibt, die sich ganz besonders auf Lehre konzentrieren. Aber ganz allgemein wird von Ältesten erwartet, dass sie sowohl regieren als auch lehren. Hinsichtlich dieser regierenden Funktion eines Ältesten verwendet das Neue Testament drei verschiedene griechische Worte. Es ist sehr aufschlussreich, eins nach dem anderen unter die Lupe zu nehmen und jeweils die konkrete Bedeutung herauszuarbeiten. Das Wort, das hier in 1. Timotheus 5,17 verwendet wird, bedeutet wörtlich vor etwas stehen oder vorstehen oder an der Spitze von etwas stehen. Dasselbe Wort taucht auch in 1. Timotheus 3,4-5 auf, wo es heißt, ein Ältester müsse jemand sein, der, Zitat, dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Hier haben wir die wörtliche Übersetzung vorstehen. Es ist dasselbe Wort wie das Wort regieren in 1. Timotheus 5,17. Es heißt in beiden Stellen vor etwas stehen oder an der Spitze von etwas stehen. Zweimal beschreibt es die Beziehung eines Vaters zu seiner Familie. Somit bekommen wir eine Vorstellung, was damit gemeint ist, dass ein Ältester innerhalb der Ortsgemeinde regieren soll. Dasselbe Wort finden wir in 1. Thessalonicher 5, 12 bis 13, wo es heißt: Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch hart arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Diesem Text ist zu entnehmen, dass ein Ältester drei Funktionen hat. Er arbeitet hart, dieses Wort hier bezeichnet wirklich schwere Arbeit. Er steht den anderen Christen vor und er weist sie zurecht, beziehungsweise lehrt sie oder warnt sie. Hier haben wir wieder dieses Wort vorstehen. Es ist dasselbe Wort wie in 1. Timotheus und heißt an der Spitze von etwas stehen. Seht ihr, die Mitglieder der Gemeinde werden ausdrücklich ermahnt, jene wertzuschätzen und zu lieben, die an der Spitze stehen und unter ihnen hart arbeiten und sie ermahnen bzw. zurechtweisen. Rein menschlich ist es nicht immer leicht, jemanden zu lieben, der einen zurechtweist. Doch die Bibel sagt, dass die Beziehung zwischen Gemeindemitgliedern und Ältesten genau so aussehen soll. Das zweite wichtige Wort, mit dem die Leiterschaft innerhalb einer Gemeinde charakterisiert wird, heißt wörtlich führen. Dabei denkt man an einen Hirten im Orient, der seiner Herde immer vorausgeht, dem die Herde folgt und auf dessen Stimme die Herde hört. Vom selben griechischen Verb leitet sich ein griechisches Hauptwort her, das einen General bezeichnet oder den Anführer einer Armee. Dieses Hauptwort taucht als das Wort Führer dreimal im Hebräerbrief auf. Hebräer 13, 7, 17 und 24. Wir sehen uns die Verse im Einzelnen an. Hebräer 13, 7. Gedenkt eurer Führer, das heißt derer, die euch führen, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Wir halten fest, dass diese Leute führen. Außerdem bringen sie anderen das Wort Gottes und sind ein Glaubensvorbild, das wir nachahmen sollen. Wenn die Leiter einer Ortsgemeinde nicht in dieser Art und Weise führen, dann ermahnt uns die Bibel auch nicht, ihnen zu folgen. Wir sollen denen folgen, die führen, die die Wahrheit des Wortes Gottes sprechen und ein Glaubensvorbild sind. Das wird von diesen Leitern gefordert. In Vers 17 heißt es dann: Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Hier werden die Leiter als jene dargestellt, die über die Seelen der Gemeinde wachen. Wegen dieser Verantwortung soll sich die Gemeinde ihnen fügen oder unterordnen. In Vers 24 lesen wir: Grüßt alle eure Führer. In Hebräer 13 erscheint dieses Wort also insgesamt dreimal. Euch ist sicher aufgefallen, dass es jedes Mal im Plural steht. Es wird nie der Eindruck erweckt, es gebe nur einen Mann, der das Haupt oder der Leiter der Ortsgemeinde ist. Das dritte Wort, das in diesem Zusammenhang für die regierende Funktion eines Ältesten verwendet wird, ist ein Verb, das sich direkt vom griechischen Hauptwort Hirte ableitet. Deshalb übersetzt man es am einfachsten und besten mit Hirte sein. Dieses Wort finden wir in Apostelgeschichte 20, 28, wo Paulus zu den Ältesten der Gemeinde von Ephesus sagt: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Im Griechischen steht hier jedoch Hirte der Gemeinde Gottes zu sein. Sie waren Älteste, Aufseher und Hirten. Es war ihre Verantwortung, Hirten der Gemeinde Gottes zu sein. In 1. Petrus 5, 2 verwendet Petrus dasselbe Wort, auch im Zusammenhang mit Ältesten. Er schreibt in Vers 1: Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Die Ältesten werden ermahnt, die Herde Gottes zu hüten. Im Griechischen steht hier wiederum Hirten der Herde Gottes zu sein. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass sowohl Paulus als auch Petrus davon ausgehen, dass die Leiterschaft einer Ortsgemeinde immer aus mehreren Männern besteht. Es sind die Ältesten, die Aufseher und die Hirten. Diese drei Worte stehen für ein und denselben Mann, für ein und denselben Dienst. Es ist sehr interessant, wie dieses Wort Hirte sein oder hüten an anderer Stelle im Neuen Testament verwendet wird. Es lohnt sich, diese Stellen kurz aufzuschlagen, da sie verdeutlichen, dass dieses Wort sehr stark mit Autorität und Disziplin assoziiert wird. In Matthäus 2,6 finden wir ein alttestamentliches Zitat aus Micha 5,2 über den Messias. Das in Matthäus 2,6 wiedergegebene Zitat lautet folgendermaßen: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Und dieses Wort hüten heißt im Griechischen eigentlich Hirte sein. In der Offenbarung taucht dieses Wort dreimal auf. In Offenbarung 2, 26 bis 27 lesen wir folgende Verheißung: Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht oder Autorität über die Nationen geben, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden. Auch hier bedeutet hüten Hirte sein. Die gedankliche Verbindung zum Hirten wird durch die Erwähnung des Stabs noch untermauert. Doch anstatt eines Stabs aus Holz ist hier von einem eisernen Stab die Rede. Euch ist sicher aufgefallen, dass dieser Stab direkt damit zusammenhängt, dass, wie es heißt, sie wie Töpfergefäße zerschmettert werden. Dieses Wort hüten oder Hirte sein wird also sehr, sehr stark mit Autorität und Disziplin assoziiert. In Offenbarung 12,5 heißt es über die Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und in Offenbarung 19,15 heißt es über unseren Herrn Jesus Christus: Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. In allen drei Stellen aus der Offenbarung hängt das Wort hüten oder Hirte sein mit einer sehr starken, nachdrücklichen Autoritätsausübung zusammen. Ich will damit nicht sagen, der Hirte einer Gemeinde solle sie mit einem eisernen Stab hüten, aber ich weise euch darauf hin, dass diese Worte sehr stark mit Autorität in Verbindung gebracht werden. Wie eine allgemeine Betrachtung des Neuen Testaments deutlich macht, wird nicht so sehr herausgestellt, dass die Schafe dem Hirten unterstehen. Das wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Es wird vielmehr betont, dass die Hirten ihre Schafe nicht beherrschen und es nicht mit der Autorität nicht zu weit treiben sollen. Das ist meines Erachtens die Umkehrung unserer aktuellen Situation im Leib Christi in Amerika, wo die Vorstellung, irgendjemand könnte in geistlichen Dingen oder über andere Menschen regieren, fast schon als altmodisch gilt. Beschäftigen wir uns nun kurz mit dem zweiten Aufgabenbereich eines Ältesten, nämlich der Lehre. Wir lasen bereits die Verweisstelle 1. Timotheus 5,17. Dieser Aufgabenbereich wird auch in Titus 1,9 deutlich. In dieser Stelle im ersten Kapitel des Titusbriefs zählt Paulus auf, was von einem Mann verlangt wird, der die Position eines Ältesten bekleiden soll. In Vers 6 sagt er: Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, Vers 7, denn der Aufseher muss untadelig sein. Hier sehen wir, dass er das Wort Aufseher gleichbedeutend mit Ältester verwendet. Und in Vers 9 wird schließlich folgendes Kriterium genannt: Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Ein Ältester ist also ein Mann, der gründlich gelehrt wurde und seinerseits wiederum in der Lage ist, andere zu lehren. Dieses Bild finden wir auch in 2. Timotheus 2,2, einer Schriftstelle, die man sich ganz leicht merken kann. 2. Timotheus 2,2. Hier unterweist Paulus Timotheus, wie man innerhalb der Gemeinde eine zur Lehre fähige Leiterschaft aufbaut. Er sagt: Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Jemand sagte einmal, hier würden im Endeffekt vier geistliche Generationen durch die Lehre miteinander verbunden. Paulus lehrte Timotheus. Timotheus sollte treue Menschen lehren. Und diese treuen Menschen sollten ihrerseits wiederum andere treue Menschen lehren. Vor diesem Hintergrund unterbreitet uns die Bibel ihre Vorstellung von der Lehrfunktion eines Ältesten. Er muss selbst gelehrt worden sein. Anschließend muss er in der Lage sein, die Lehre, die er empfangen hat, anderen potenziellen Leitern weiterzugeben. Auf diese Weise gibt es immer wieder einen potenziell zum Lehren befähigten Leiternachwuchs. Er stirbt nicht aus, sondern er setzt sich von Generation zu Generation fort. Wer selbst gelehrt worden ist, lehrt andere, damit diese ihrerseits wieder andere lehren und so weiter. Wenn bei einem Ältesten von Lehre die Rede ist, müssen wir meines Erachtens vom Bild des weithin bekannten, herausragenden Bibellehrers abrücken. Ich wies schon darauf hin, dass für einen Lehrdienst innerhalb des ganzen Leibes Christi in gewisser Hinsicht die systematische öffentliche Auslegung der Schrift erforderlich ist. Als Beispiel hierfür erwähnten wir Apollos. Doch wenn von einem Ältesten der Ortsgemeinde die Rede ist, spielt sich diese Lehre in einem kleineren Rahmen ab. Sie besteht aus persönlicher Seelsorge und Lehre in Kleingruppen. Und viele Männer, die sich mit einem großen Dienst vor vielen Menschen nicht wohlfühlen würden, können in einem persönlicheren, seelsorgerlich ausgerichteten Dienst an Einzelpersonen überaus effektiv sein, zumal dieser Dienst im Leib Christi dringend benötigt wird, weil es kaum Leute gibt, die ihn tun können. Da ich selbst im Lehrdienst stehe, weiß ich diesen Dienst sehr zu schätzen. Wenn ich in einer Veranstaltung mit meiner Predigt fertig bin, warten schon 15 Leute auf mich, die mich etwas fragen wollen. Andere, die im selben Dienst stehen, machen dieselbe Erfahrung. Die meisten dieser Fragen könnten und sollten von jedem normal zugerüsteten Ältesten beantwortet werden. Es ist nicht notwendig, sich extra anzustellen, damit einem ein reisender Prediger Fragen beantwortet. Doch diese Leute, die mit ihren Fragen kommen, haben meistens vor Ort niemanden, zu dem sie gehen könnten, um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Das ist ein großer Mangel, gegen den wir jetzt innerhalb des Leibes Christi etwas unternehmen sollten. Nun möchte ich zum Dienst des Hirten weitergehen. Dabei behandle ich im Wesentlichen dieselbe Funktion, möchte nun jedoch speziell den Hirten als Dienst oder Amt untersuchen. Er zählt zu den 5 Diensten innerhalb der Gemeinde: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich sagte bereits, dass Jesus für jeden dieser 5 Dienste das Vorbild schlechthin ist. Er ist der Inbegriff des Apostels, des Evangelisten, des Propheten, des Hirten und des Lehrers. Wenn wir also ein Vorbild für den Hirtendienst haben möchten, wäre es gut, bei Jesus selbst zu beginnen. In Johannes 10 wird uns ja der gute Hirte vorgestellt. Ich wies bereits darauf hin, dass das Wort gut in diesem Zusammenhang nicht in erster Linie moralisch untadelig bedeutet, sondern vielmehr fähig, kompetent, jemand, der seinen Job gut macht. Deshalb spricht Jesus hier als Hirte, der weiß, was ein Hirte zu tun hat. Und aus diesem Grund lohnt es sich, seine Worte zu untersuchen. Ich lese die Verse 11 bis 16 und werde sie anschließend kurz kommentieren. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling ist und nicht Hirte, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte, und ich kenne meine Schafe und bin gekannt von den meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Mit anderen Worten, die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater entspricht der Beziehung zwischen den Schafen und dem Hirten. Eine andere Version lautet: Wie ich den Vater kenne und der Vater mich kennt, so kennen meine Schafe mich und ich sie. Das ist meines Erachtens der eigentliche Sinn, der diesen Versen viel mehr Bedeutung verleiht. Die Betonung liegt darauf, dass man die Schafe kennt und von ihnen gekannt wird. Es ist eine innige, persönliche Beziehung. Vers 16, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, und diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Diese Formulierung ist exakt und auch gut verständlich. Eine Herde und ein Hirte. Lesen wir noch den abschließenden Vers, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Ich möchte anhand dieser Worte Jesu vier Eigenschaften des Hirtendienstes herausgreifen und folgendermaßen formulieren. Erstens, er gibt sein Leben hin. Das Leben des Hirten gehört im Grunde nicht mehr ihm selbst, sondern es gehört den Schafen. Jeder, der ein selbstgefälliges, auf das eigene Wohlbefinden ausgerichtetes Leben führen möchte, hat kein Recht, diesen Dienst zu tun. Das ist die erste Anforderung. Ein Mann legt sein Leben für Gott und für den Dienst am Volk Gottes auf den Altar. Ein Mann, der nicht bereit ist, ein Diener des Volkes Gottes zu sein, kann diesen Dienst nicht tun. Zweitens, er muss jedes einzelne seiner Schafe kennen und eine enge, persönliche Beziehung zu ihm haben. Drittens, er muss als Person für die Schafe zugänglich und offen sein. Viertens, er muss reden und leiten und die Schafe durch sein Reden leiten, denn Jesus sagt hier, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich glaube, dass überall dort, wo es Christen gibt, Menschen gebraucht werden, die zugänglich und offen sind und die Schafe kennen. Als ich das letzte Mal Pastor einer Gemeinde war, was schon einige Zeit her ist, predigte ich über diesen Dienst, den Hirtendienst, und sagte im Wesentlichen dasselbe wie heute. Doch am Ende sagte ich, ich möchte euch mitteilen, dass ich offiziell euer Hirte bin. Ich bin euer Pastor. Ich habe aus dem Wort zu euch gepredigt, wie es ein Pastor tun soll. Nun, fügte ich hinzu, ich möchte kein Heuchler sein. Ich möchte in aller Öffentlichkeit vor euch bekennen, dass ich weiß, dass ich nicht tue, was ein Pastor tun sollte. Nennt mich also keinen Heuchler. Vielleicht verurteilt ihr mich, aber wenigstens bin ich kein Heuchler. Ein Grund, warum ich es nicht tue, ist der, dass ich es nicht tun kann. Ihr seid zu viele und ich habe nicht genügend Zeit, um diese Beziehung zu euch zu pflegen und euch diese Art Dienst anzubieten. Die Gemeinde war nicht besonders groß, vielleicht knapp 200 Leute, aber für mich war es absolut unmöglich, ihnen diesen Dienst anzubieten, der hier in diesen Versen beschrieben wird. Dabei wurde mir sehr klar, dass dieser Hirtendienst bei größeren Gemeinden nicht praktikabel ist. Man muss die Menschen auf kleinere Gruppen verteilen und jede Gruppe braucht einen, zwei oder vielleicht auch drei Männer, die ihre Leiter sind. Dann kann jeder Einzelne auf diesen Leiter zugehen. Der Leiter kennt jeden Einzelnen, er kennt seine Probleme, er kennt seine Familiensituation, seine Ehe, die Situation in seiner Arbeit. Er kann mit ihnen von Mensch zu Mensch sprechen und ihnen helfen. Ich glaube, jeder Christ braucht jemanden, bei dem er diese Art Dienst und Hilfe bekommen kann. Das ist heute die große Not des Volkes Gottes in unserem Land. In den Ortsgemeinden gibt es im Grunde keine Hirten in diesem Sinne. Es gibt viele großartige Pastoren, die tun, was sie können. Die meisten Pastoren, die dieser Aufgabe gerecht werden wollen, erleiden einen Nervenzusammenbruch oder einen Herzinfarkt. Einfach deshalb, weil es für eine Person, für einen Einzelnen, unmöglich ist, diesen Dienst an vielen Menschen im größeren Rahmen durchzuführen. Betrachten wir nun noch eine weitere Stelle, die sich auf den Hirtendienst bezieht. Psalm 23 ist ein Psalm, den die meisten Christen kennen. Psalm 23 ist der Hirtenpsalm und er beschreibt, was ein Hirte für seine Schafe tut. David versetzt sich selbst in die Rolle des Schafs und sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ich habe diese Verse unter zwei Kategorien zusammengefasst. Der Hirte sorgt für Wasser und grünes Weideland, der Hirte beschützt, leitet und hütet, Wiederum ist der Hirtenstab das Zeichen dafür, dass er das Sagen hat. Es ist die Aufgabe des Hirten, darauf zu achten, dass die Schafe nicht an die falschen oder an gefährliche Stellen gehen. Er muss sie von dort wegholen und wieder zurückbringen. Eine weitere, sehr eindringliche Stelle finden wir in Hesekiel 34, wo der Herr die Hirten Israels zur Rechenschaft zieht. Dieser Bericht ist sehr ernst und sehr traurig. Er rügt sie, weil sie nicht getan haben, was sie als Hirten hätten tun sollen. Für mich heißt das, dass Gott genau das, was er hier sagt, von einem Hirten erwartet. Lesen wir Hesekiel 34, 1-4. Es macht mich sehr nachdenklich, wenn ich mir vorstelle, dass Gott am Ende dieser Zeitphase mit den Hirten abrechnen wird. Ich befürchte, dass dieser Augenblick der Rechenschaft für einige bekennende Pastoren sehr peinlich sein wird, wenn man sich vor Augen führt, was von ihnen erwartet wird. Es heißt hier: Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr, und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr. Die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt, und das Gebrochene nicht verbunden, und das Versprengte nicht zurückgebracht, und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Wenn man die Kernpunkte dieser Lehre herausarbeitet, kommt man meines Erachtens zu denselben Schlussfolgerungen, die ich bereits angesprochen habe. Der Herr erwartet offenbar 6 Dinge von den Hirten. Sie sollen die Herde weiden, die Schwachen stärken, die Kranken heilen, die Gebrochenen verbinden, das Versprengte zurückbringen und das Verlorene suchen. Diese Dinge werden vom Hirtendienst erwartet. Was den Dienst an Kranken betrifft, möchte ich zum Vergleich kurz Jakobus 5, 14-15 heranziehen. Dort heißt es: Ist jemand krank unter euch? Und diese Frage gilt uns Christen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das Neue Testament verlangt von einem kranken Christen, dass er genau das tut. Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, also die Hirten. Es ist seine Verantwortung, sie zu rufen. Die Bibel überträgt dem kranken Gläubigen die Verantwortung, die Ältesten zu sich zu rufen. Dann ist es ihre Verantwortung, ihm zu dienen, ihn zu salben, ihn zu unterweisen, ihn seelsorgerlich zu betreuen und über ihm das Gebet des Glaubens zu sprechen. Wir sehen also, dass der Schrift zufolge Heilung immer noch innerhalb des Dienstbereichs des Hirten liegt. Jesaja 56 ist eine weitere Schriftstelle, in der Gott den Hirten Israels etwas vorhält. Hier werden die Hirten als Wächter bezeichnet, ein Titel, der sehr häufig für diese Art von Leiter gebraucht wird. Jesaja 56, 9-10. Diese Verse haben einen ironischen Unterton, und es heißt hier: Kommt her, um zu fressen, all ihr Tiere des Feldes, all ihr Tiere im Wald. Seine, also Israels, seine Wächter sind blind, sie alle erkennen nichts. Sie alle sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie träumen, liegen da, lieben den Schlummer. Hier werden die Hirten bzw. die Leiter oder Wächter mit Wachhunden verglichen, die dem Hirten helfen sollen, die Schafe vor wilden Tieren zu schützen. Es ist die Aufgabe des Wachhunds zu bellen, wenn ein Wolf kommt. Es ist die Aufgabe des Hirten zu warnen, wenn der Wolf kommt. Das Neue Testament sagt, die Wölfe seien die falschen Propheten. Matthäus 7,15: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Ein Mann, der in diesem Dienst steht, hat demnach die Verantwortung zu bellen, also zu warnen, wenn der Wolf kommt. Doch zur Zeit Jesajas sagte der Herr: Israels Wächter sind blind, sie alle erkennen nichts, sie alle sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie träumen, liegen da, lieben den Schlummer. Leider ist das auch heute oft der Fall. Die falschen Propheten, die falschen Lehren kommen in die Gemeinde, und die Hirten sind wie stumme Hunde, die nicht bellen. Sie schlagen nicht Alarm. Sie lassen es zu, dass sich die Feinde des Volkes Gottes in seiner Mitte breitmachen. In Hesekiel 33 spricht Gott zu Hesekiel als Wächter. Auch das bezieht sich meines Erachtens auf den Hirtendienst. Wir werden nicht alles lesen, doch der Herr sagt zu Hesekiel als Wächter: Wenn jemand vom Volk zum Wächter ernannt wird und ein Krieg droht, ist es die Aufgabe dieses Wächters, ins Horn zu stoßen. Wenn der Wächter ins Horn stößt, Krieg kommt und Menschen getötet werden, weil sie nicht darauf geachtet haben, dass der Wächter ins Horn gestoßen hatte, sind die Menschen selbst dafür verantwortlich. Doch wenn Krieg und Gefahr drohen und der Wächter nicht ins Horn stößt und die Menschen getötet werden, sagt Gott, er werde das Blut der Toten von der Hand des Wächters fordern. Lesen wir die praktische Anwendung in Vers 7 bis 9. Dich nun, Menschensohn, habe ich als Wächter für das Haus Israel eingesetzt. Du sollst das Wort aus meinem Mund hören und sie vor mir warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du musst sterben. Du aber redest nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Wenn du jedoch den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er von ihm umkehrt, er aber von seinem Weg nicht umkehrt, so wird er um seiner Schuld willen sterben, du aber hast deine Seele gerettet. Hier geht es um eine sehr ernste Verantwortung, die uns Ehrfurcht einflößen sollte. Wenn der Wächter den Gottlosen nicht warnt und der Gottlose um seiner Schuld willen stirbt, sagt Gott, der Gottlose werde zwar sterben, doch sein Blut werde er von der Hand des Wächters fordern. Ich zweifle nicht daran, dass Paulus diese Worte im Hinterkopf hatte, als er in Apostelgeschichte 20 zu den Ältesten der Gemeinde von Ephesus sprach. Er bezieht sich auf seinen eigenen Dienst unter ihnen und fordert sie auf, nach denselben Prinzipien zu leben wie er. Er sagt in Apostelgeschichte 20, 20-21, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Paulus konnte sagen, ich habe nichts von der Wahrheit zurückgehalten, die ihr wissen musstet. Ich habe euch die ganze Wahrheit gesagt. In Vers 26 und 27 greift er diesen Gedanken noch einmal auf und sagt: Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Mit anderen Worten, der Wächter muss über seine Botschaft Rechenschaft ablegen. Wer nicht die ganze Wahrheit Gottes verkündet, wird von Gott für die Seelen zur Rechenschaft gezogen werden, die nicht gewarnt wurden und nicht die Lehre bekamen, die sie hätten bekommen sollen. Es ist für mich ein sehr ernster Gedanke, dass wir alle sagen können sollen, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Wenn Paulus sagt, ich habe nicht zurückgehalten, liegt der Schluss nahe, dass offenbar in irgendeiner Form Druck auf ihn gelegt worden war, dem er sich jedoch nicht beugte. Im Leib Christi unserer Zeit entsteht oft von allen möglichen Seiten Druck, der einen Mann davon abhalten könnte, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ich kenne viele Männer, die viel mehr wissen, als sie predigen. Der Druck, der sie davon abhält, das, was sie wissen, auch zu verkündigen, kommt von den unterschiedlichsten Seiten. Druck aufgrund einer bestimmten Konfessionszugehörigkeit, sozialer Druck, finanzieller Druck. Was wird geschehen, wenn ich die reichen Gemeindemitglieder vor den Kopf stoße? Was wird geschehen, wenn ich mich gegen die Lehre meiner eigenen Denomination oder Konfession ausspreche? Doch Paulus war sich immer dessen gewärtig, dass er für das, was er predigte und lehrte, in erster Linie vor Gott Rechenschaft abzulegen hatte und nicht vor Menschen. Ich glaube, das ist Teil der biblischen Lehre über die Verantwortung eines Hirten. Er muss darüber Rechenschaft ablegen, ob er verkündigt, was er als biblische Wahrheit erkannt hat, und er darf nichts zurückhalten. Wer etwas zurückhält und nicht die volle Wahrheit verkündigt, wird eines Tages von Gott, wegen dem, was er nicht gesagt hat, zur Rechenschaft gezogen werden. Betrachten wir nun gegen Ende dieser Lehreinheit über den Hirtendienst, was Jakob über sich selbst als Hirte sagte. Ich hörte vor vielen Jahren darüber in Israel eine Predigt, die mich damals tief beeindruckte. In 1. Mose 31 beschreibt Jakob, der seinem Onkel Laban 20 Jahre lang als Hirte gedient hatte, seine Arbeit und sein Leben als Hirte. In den Versen 38 bis 40 sagt Jakob über seine Arbeit als Hirte: 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren, und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht, ich habe es ersetzen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert, mochte es gestohlen sein bei Tag, mochte es gestohlen sein bei Nacht. So erging es mir. Am Tag verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht, und mein Schlaf floh von meinen Augen. Das ist das Bild eines sehr, sehr anspruchsvollen Dienstes, und ich glaube, dass dasselbe auch für den Hirtendienst unserer Zeit gilt. Vergleichen wir diese Stelle mit Hebräer 13,17, einer Stelle, die wir uns früher schon einmal ansahen. Dort heißt es: Und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden. Vergleichen wir diese Stelle mit Hebräer 13,17, einer Stelle, die wir uns früher schon einmal ansahen. Dort heißt es: Und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden. Was Jakob sagte, hat denselben Grundtenor. Ich konnte nachts nicht schlafen, weil ich Rechenschaft geben musste für alles, was mir vielleicht gestohlen werden würde, solange es unter meiner Obhut stand. Sehen wir uns nur noch kurz die Qualifikation eines Ältesten bzw. eines Hirten an. Was erwartet die Bibel von ihm? Schlagen wir zunächst das Johannesevangelium Kapitel 21 auf. Lesen wir, was Jesus am Ufer des Sees Genezareth zu Petrus sagt. Der Hintergrund ist der, dass Petrus als Jünger Jesu gelobt hatte, er werde ihn nie verlassen, auch wenn ihn alle anderen verlassen würden. Doch Jesus hatte Petrus gewarnt: Bevor der Hahn heute Abend zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Petrus konnte das nicht glauben, aber es kam genau so. Dreimal sagte er in aller Öffentlichkeit, er würde Jesus nicht kennen und stünde in keinerlei Verbindung mit ihm. Es stimmt mich sehr nachdenklich, dass es später bei der Auferstehung, als der Engel den Frauen die Botschaft überbrachte, heißt: Geht hin und sagt es meinen Jüngern und Petrus. Das heißt, dass Petrus kein Jünger mehr war. Warum? Weil er geleugnet hatte, ein Jünger zu sein. Er hatte das falsche Bekenntnis ausgesprochen. Er hatte sein Recht auf den Titel Jünger verwirkt. In dieser Unterhaltung in Johannes 21 wird offensichtlich, dass Petrus nicht versteht, was der Herr mit ihm tut. Doch Jesus entlockt ihm dreimal das richtige Bekenntnis, um sein dreifaches falsches Bekenntnis zu widerrufen. Hierin liegt eine ungeheure Wahrheit über falsches und richtiges Bekennen. Häufig ist es so, dass etwas Falsches, das wir gesagt oder getan haben, durch das entsprechende richtige Bekenntnis getilgt werden muss. Das gilt auch für Vergebung. Wenn wir jemanden noch nicht vergeben haben, tilgen wir diese mangelnde Vergebung, indem wir ihm vergeben. Das gilt noch für viele andere Lebensbereiche. Wie Jesus hier mit Petrus verfährt, erklärt sich also dadurch, dass er ihn dreimal verleugnet hatte. Nun bringt Jesus ihn dazu, dreimal das Richtige zu bekennen. Und auf der Grundlage jedes richtigen Bekenntnisses überträgt er ihm den Dienst, Hirte seiner Schafe zu sein, insgesamt dreimal. Lesen wir nun den Text. Ich lese eine etwas abgeänderte Variante der King James Version, da dort der Unterschied im griechischen Wortlaut nicht deutlich wird. Johannes 21, 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Also, liebst du mich leidenschaftlich, total, völlig hingegeben? Das ist das stärkste griechische Wort für Liebe. Liebst du mich mehr als diese? Mehr als die anderen? Du hast gesagt, du würdest bei mir bleiben, wenn sie mich im Stich lassen würden. Liebst du mich also mehr als die anderen? Petrus spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hier haben wir ein viel schwächeres Wort. Es heißt eigentlich Freund sein. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Auf der Grundlage dieses Bekenntnisses. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich leidenschaftlich, uneingeschränkt? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Ein völlig anderes Wort. Hüten ist dasselbe Wort, das wir eben untersuchten, nämlich Hirte sein. Natürlich amüsiere ich mich hier etwas über Petrus, denn er war immer so ungestüm gewesen. Er sagte immer ein bisschen mehr, als er hätte sagen sollen, und jetzt achtete er genau darauf, ja, nicht zu viel zu sagen. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und nun begibt sich Jesus mit diesem Wort auf die Ebene des Petrus hinab. Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Der Text enthält also drei Aufforderungen: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe und weide meine Schafe. Die drei Aufforderungen unterscheiden sich voneinander. Auffallend ist, dass die grundlegende Qualifikation, um die Schafe des Herrn zu hüten, nicht unsere Haltung gegenüber den Schafen ist, sondern unsere Haltung gegenüber dem Herrn. Liebst du mich? Weide meine Schafe. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass einem eine sentimentale Liebe zum Volk Gottes nicht helfen wird, diesen Job zu erledigen. Denn wenn unsere Augen und unsere Gedanken ständig bei den Menschen sind, wird eine Zeit kommen, in der entweder sie sich so gemein und unwürdig verhalten, dass diese Liebe nicht stark genug sein wird, oder in der es unsere Liebe zulässt, dass sie uns gängeln und dazu bringen, Dinge zu tun, die der Herr nicht von uns möchte. Die grundlegende Anforderung und Qualifikation, die allen anderen vorausgeht, ist echte Hingabe an den Herrn Jesus Christus. Wenn wir diese Hingabe haben, sagt er zu uns: Jetzt gebe ich dir den Auftrag, ein Hirte meiner Schafe zu sein. Ich habe schon so oft erlebt, wie Menschen in diesem Dienst auf Abwege gerieten, weil sie versuchten, ihn mit einer Art zweitklassiger, menschlicher Sympathie oder mit emotioneller Zuneigung zu bewältigen, die in schweren Zeiten einfach keinen Bestand hat. Das sind die Zeiten, in denen das Volk Gottes undankbar ist und gemein, in denen es dich kritisiert, in denen es hinter deinem Rücken schlecht über dich redet und nicht wertschätzt, was du für sie tust. Und wenn du dann nichts Höheres hast als diese Liebe zu ihnen, wirst du die schweren Zeiten nicht durchstehen. Doch die Hingabe an den Herrn selbst wird die Prüfungen bestehen, wird dich durchtragen und wird dich treu sein lassen. Nachdem wir diese Grundlage gelegt haben, untersuchen wir nun, welche Charaktereigenschaften die Bibel für einen Hirten oder Ältesten fordert. Jemand, auf den all diese Punkte zu 100% zutreffen, ist ohne Frage ein herausragender Charakter. Die Auflistungen der Charaktereigenschaften finden wir in 1. Timotheus 3, 1 bis 7 und Titus 1, 5 bis 9. Ich werde diese Passagen nicht im Einzelnen vorlesen, sondern nur im Überblick behandeln. Wenn es dich interessiert, dann lies eine traditionelle Übersetzung und dazu zwei oder drei moderne Übersetzungen dieser Stellen und du bekommst eine ziemlich umfassende Vorstellung von diesen Charaktereigenschaften. Ich habe versucht, den Gehalt dieser Stellen zusammenzufassen und möchte meine Zusammenfassung unter drei verschiedene Überschriften stellen. Persönlicher Charakter, familiäre Situation, geistliche Fähigkeit. Das soll nicht mehr als eine Zusammenfassung sein. Vermutlich könnte man sie noch verbessern, wenn man sich noch eingehender damit beschäftigen würde. Betrachten wir zunächst den ersten Punkt, den persönlichen Charakter. Es werden folgende positive Anforderungen genannt. Er muss untadelig sein. Für den Anfang schon sehr bemerkenswert, nicht wahr? Mit anderen Worten, es darf nichts Offensichtliches und Hartnäckiges in seinem Leben geben, über das jemand anderer sagen könnte, wenn dieser Mann Ältester werden soll, dann sollte er dies nicht mehr sein oder tun. Weitere Charakteristika: wachsam, geduldig, Selbstkontrolle übend, gerecht, heilig, jemand, der das Gute liebt. Im Anschluss daran werden negative Eigenschaften genannt, die man an ihm nicht finden darf. Er darf nicht eigensinnig, geldgierig, habsüchtig, jähzornig, gewalttätig und trunksüchtig sein. Der nächste Aspekt: familiäre Situation. Hinsichtlich seiner familiären Situation stellt die Schrift meines Erachtens drei Punkte heraus. Er muss der Mann einer Frau sein, und ich füge gerne hinzu, nicht die Frau eines Mannes. Die Bibel erwähnt mit keinem Wort, dass eine Frau dieses Amt bekleiden könnte. Es gibt viele wunderbare und aufregende Dienste, die Frauen innerhalb des Leibes Christi tun können. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Frauen hätten kein Recht zu predigen oder zu prophezeien. Ich glaube sehr wohl, dass sie das haben. Aber es gibt eine Position, die eine Frau meiner Meinung nach nie innehaben sollte, und das ist, wie ich es verstehe, die Position eines Hirten bzw. Ältesten bzw. Aufsehers in der Ortsgemeinde. Und ich weiß, dass meine Frau diese Dinge genauso sieht. Ich erwähne das, weil ich in jüngerer Zeit des Öfteren in Städte kam, in denen wie aus dem Nichts ein Apostel aufgetaucht war. Dieser war durch die Stadt gereist, hatte an 5 Gebetstreffen teilgenommen und dabei 4 oder 5 Älteste ernannt, von denen einige Frauen waren. Einige von ihnen wurden dabei nicht einmal von ihren eigenen Ehemännern unterstützt. Meiner Auffassung nach ist das eine Parodie der Heiligen Schrift. Der zweite Punkt zur familiären Situation: sein Heim und seine Kinder müssen seiner Disziplin unterstehen. Drittens, er muss bereit und in der Lage sein, Gastfreundschaft zu üben. Es geht nicht nur um die Bereitschaft, sondern auch um die Fähigkeit. Wenn die Kinder nicht seiner Disziplin unterstehen, kann dieser Mann gar nicht gastfreundlich sein. Ich war schon bei Familien zu Hause, nicht hier bei euch, aber ich war bei Familien zu Hause, bei denen man kein durchgehendes, intelligentes Gespräch führen konnte, weil die Kinder solchen Krach machten und ständig stritten, sodass man kaum 5 Worte wechseln konnte, ohne unterbrochen zu werden. Vieles hängt von der ganzen Atmosphäre im Haus ab. Viertens, er muss Ansehen in der Gesellschaft genießen. Das ist ganz wesentlich. Der Leiter der Ortsgemeinde muss diese Gemeinde vor den Menschen, die keine Christen sind, würdig vertreten. Auch in diesem Punkt musste ich erleben, wie Fehler gemacht wurden. Ein Mann, der Alkoholiker ist und seine Frau schlägt, bekehrt sich auf wunderbare Weise und bekommt wenige Tage später schon eine Position innerhalb der Gemeinde zugeteilt. Danken wir Gott für seine wunderbare Bekehrung. Doch man kann nicht erwarten, dass die Welt recht viel davon hält. Dieser Mann muss sich bewähren. Und er muss seinen neuen Lebenswandel unter Beweis stellen und so die Anerkennung der Gesellschaft bekommen, bevor er in eine solche Position gebracht wird. Nun der dritte Aspekt, die geistliche Fähigkeit. Wir sagten bereits, dass er fest in der Lehre gegründet sein und auch in der Lage sein muss, andere zu lehren. Ich denke, das ist im Großen und Ganzen eine ziemlich genaue Zusammenfassung der einzelnen Qualifikationskriterien. Gehen wir nun weiter zur Ernennung von Ältesten, ein sehr interessantes und in vielerlei Hinsicht sehr aktuelles Thema. In Apostelgeschichte 14,23 lesen wir, was Paulus und Barnabas auf der Rückkehr von ihrer ersten Missionsreise taten. Zitat: Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn. Paulus und Barnabas hatten diese Leute zum Herrn geführt. Sie waren die einzigen, deren Dienst diese Gläubigen kannten. Es war deshalb ganz natürlich, ja eigentlich unausweichlich, dass es auch Paulus und Barnabas waren, die die Leiter einsetzten. Paulus und Barnabas waren auch Apostel. Wir können daraus das Prinzip ableiten, dass es zum Dienst eines Apostels gehört, Älteste einzusetzen. Wir müssen jedoch darüber hinausgehen und sagen, dass diese Vorgehensweise in diesem Fall schlicht und einfach auch dem gesunden Menschenverstand entsprach. Für diese Neubekehrten hätte niemand anderer die Ernennung von Leitern vornehmen können als jene, die ihnen das Wort Gottes gebracht und sie zum Herrn geführt hatten. In Titus 1,5 wird diese Wahrheit noch weiter vertieft. Wir sahen bereits, dass Titus im Neuen Testament als Apostel beschrieben wird. Damals war er ein Mitarbeiter des Paulus, und Paulus sagt über Titus, der sich zu jener Zeit auf der Insel Kreta aufhielt: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen oder einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Die Einsetzung der Ältesten war also Titus überlassen, doch er tat es in gewisser Hinsicht auch als Vertreter des Paulus. Mit anderen Worten, in gewissem Maße stand die Autorität des Paulus hinter Titus. Daran erkennen wir, dass sich die Autorität eines Apostels nicht nur darauf beschränkt, Älteste in Gemeinden zu ernennen, die durch seinen Dienst ins Leben gerufen wurden. Vielmehr geht der Dienst eines Apostels sogar so weit, dass er ganz allgemein die Ordnung in Ortsgemeinden wiederherstellt und bewahrt. Wir dürfen dies jedoch nicht nur mit menschlichen Augen betrachten. Vielmehr gilt es zu erkennen, dass hinter jeder Person, die diese Einsetzung vornimmt, der Wille, die Gedanken und die Autorität Gottes stehen müssen. Wenn nicht, erfolgt die Einsetzung umsonst. In Apostelgeschichte 20,28 lesen wir, was Paulus zu den Ältesten von Ephesus sagt: Und da diese eine Frucht seines Dienstes waren, ist es meines Erachtens sehr wahrscheinlich, dass die meisten, wenn nicht sogar alle von ihnen, von Paulus höchstpersönlich eingesetzt worden waren. Doch in diesem Vers sagt Paulus nicht: Ich habe euch als Älteste eingesetzt, sondern: Der Heilige Geist hat euch als Älteste eingesetzt. Lesen wir die Stelle: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Hier wird die Verantwortung für die Einsetzung direkt dem Heiligen Geist übertragen. Der Heilige Geist setzt die Ältesten oder Aufseher ein. Wie ich die Bibel verstehe, ist Christus das Haupt über alles der Gemeinde, aber er agiert innerhalb der Gemeinde durch den Heiligen Geist. Wenn man sich also das vollständige Bild betrachtet, werden Einsetzungen innerhalb der Gemeinde von Christus durch den Heiligen Geist mit Hilfe menschlicher Werkzeuge vorgenommen. Wir stellen immer wieder fest, dass sich der Heilige Geist innerhalb des Leibes Christi menschlicher Werkzeuge bedient. Dennoch steht hinter diesen Werkzeugen die Autorität Gottes, sofern diese im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes agieren. Die Apostelgeschichte heißt im Englischen beispielsweise Taten der Apostel. Jemand sagte einmal, sie müsste eigentlich Taten des Heiligen Geistes heißen. Ich sage nein, denn der Heilige Geist hätte all das nie tun können, wenn er nicht Menschen gehabt hätte, durch die er es tun konnte. Aus diesem Grund sucht er sich menschliche Werkzeuge. Doch hinter den menschlichen Werkzeugen steht die Autorität des Geistes Gottes, und hinter dem Geist Gottes steht das Haupt der Gemeinde, Jesus Christus. 1. Korinther 12,28 macht deutlich, dass im Endeffekt jede Person, die innerhalb des Leibes Christi in irgendeinen Dienst oder irgendein Amt eingesetzt wird, von Gott selbst eingesetzt wird. Zitat: Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern und so weiter. Die letztendliche Autorität für jede Einsetzung innerhalb der Gemeinde ist die Autorität Gottes. Aber er agiert durch Jesus Christus mittels des Heiligen Geistes und unter Einbeziehung menschlicher Werkzeuge. Mit anderen Worten, es besteht eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen Gott und den menschlichen Werkzeugen. Jemand sagte einmal über das Zungenreden, und das ist nur ein Beispiel. Du kannst es nicht ohne Gott tun, und Gott kann es nicht ohne dich tun. Das gilt für viele, viele Bereiche des geistlichen Lebens. Das gilt für viele geistliche Dienste. Du kannst es nicht ohne Gott tun, aber Gott kann es auch nicht ohne dich tun. Gott hat dich ganz bewusst von menschlichen Werkzeugen abhängig gemacht, um seinen Willen in die Tat umzusetzen. Wir sehen das menschliche Werkzeug und erkennen es an, aber wir müssen auch über das menschliche Werkzeug hinaus auf den allmächtigen Gott sehen, der in diesen Dingen die letztendliche Autorität hat. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein Ältester bestimmte Anforderungen erfüllen muss, um sich überhaupt für diesen Dienst zu qualifizieren. Das brauchen wir nicht zu wiederholen. Ich komme nun zu folgender Schlussfolgerung. Die Ernennung von Ältesten vereint zwei Dinge in sich. Man muss die Männer erkennen, die der Heilige Geist auf diesen Dienst vorbereitet hat, und man muss die Maßstäbe der Schrift kennen und anwenden. Die Ernennung bzw. Einsetzung erfolgt nicht durch eine dramatische prophetische Offenbarung, sondern durch einen geheiligten, gesunden Menschenverstand in Verbindung mit einer Empfänglichkeit für den Heiligen Geist, einer Fähigkeit zu erkennen, was der Heilige Geist im Leben von Männern und Frauen tut. Es ist nicht so, dass jemand aus heiterem Himmel ein prophetisches Wort gibt, in dem es heißt, du bist zum Ältesten berufen und so weiter. Das wäre eine absolute Karikatur der biblischen Vorgehensweise. Ich betone diesen Punkt so, weil ich persönlich Situationen erlebt habe, in denen genau das geschah. Ein Mann war 3 oder 4 Tage lang zu Gast in einer Stadt, ging von Gemeinde zu Gemeinde und ernannte Älteste, und dann verließ er die Stadt wieder. Das ist eine absolute Karikatur der biblischen Vorgehensweise. Der Mann, der die Einsetzung vornimmt, muss die Kandidaten kennen. Er muss ihr Leben kennen. Er muss beurteilen können, ob sie den Anforderungen gerecht werden können oder nicht. Er muss wissen, was der Heilige Geist darüber denkt, und die Frage beantworten können, ob die Kandidaten Männer sind, die der Heilige Geist bereits auf diesen Dienst vorbereitet. Das Neue Testament macht deutlich, dass ein Ältester erst dann seine volle Funktion in der Ortsgemeinde ausübte, nachdem er konkret als Ältester anerkannt worden war. Es gibt so viele Schriftstellen, die dies verdeutlichen, wie zum Beispiel: Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Dieser Vers belegt, dass man davon ausging, dass jeder Christ wusste, wer seine Ältesten sind und an wen er sich in einer solchen Situation zu wenden hatte. Es besteht kein Zweifel darüber, dass ein Mann, auch wenn er voll qualifiziert ist, auch wenn er das Herz dazu hat, auch wenn er vom Heiligen Geist schon vorbereitet wurde, dass dieser Mann erst dann diese Funktion vollständig ausüben kann, wenn er offiziell in der Gemeinde eingesetzt worden ist. Diese Anerkennung verleiht ihm die letztendliche Autorität, die er braucht, um seine Funktion auszuüben. Deshalb komme ich zu dem Schluss, dass wir nur dann eine gültige, neutestamentliche Ältestenschaft innerhalb des Leibes Christi sehen werden, wenn wir bereit sind, sie anzuerkennen, sie beim richtigen Namen zu nennen und alles zu tun, was damit zusammenhängt. Wenn wir damit anfangen, beginnt im Grunde eine richtige Revolution, wie einige von uns in den vergangenen Monaten am eigenen Leib erlebt haben. Doch je mehr ich mich damit beschäftigte, desto mehr gelang ich zu der Überzeugung, dass wir diese Grundlagen und Vorgehensweisen nicht übergehen können. Es ist nichts anderes als geistliche Feigheit, wenn man sich weigert, sich diesen Mangel einzugestehen, und der Leib Christi wird Schaden leiden, wenn wir nicht konsequent tun, was Gott uns aufgetragen hat. Abschließend untersuchen wir noch ein paar weitere Gesichtspunkte. Wie steht es um die Entlohnung von Ältesten? Wie werden sie bezahlt? Manche Leute meinen, Geld sei nicht so wichtig, aber ich gehöre nicht zu diesen. Abgesehen davon reden diese Leute meistens nur in der Gemeinde so. Sobald sie im Alltag stehen, reden sie ganz anders. Die Bibel redet in diesem Punkt auch ganz anders. Lesen wir noch einmal unsere Ausgangsstelle 1. Timotheus 5, 17 bis 18. Die Ältesten, die gut vorstehen, lasst doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Zweifellos spricht Paulus hier von der finanziellen und materiellen Entlohnung jener, die diesen Verantwortungsbereich haben. Das Wort Ehre bezieht sich im Neuen Testament nicht nur auf eine Verbeugung oder eine Auszeichnung, sondern auch auf etwas ganz Praktisches und mit den Händen Greifbares. Ich will euch das kurz zeigen. Lesen wir Apostelgeschichte 28, 10. Paulus und seine Begleiter hatten vor der Insel Malta Schiffbruch erlitten und es hatte ein Heilungsdienst dort begonnen. Die Menschen waren dankbar und es heißt in Vers 10, diese erwiesen uns auch viele Ehren und als wir abfuhren, luden sie uns auf, was uns nötig war. Es ist völlig klar, dass diese vielen Ehren, wie es hier heißt, Dinge waren, die man ihnen aufladen konnte. Mit anderen Worten, sie gaben ihnen Waren, Nahrung und Kleidung. Alles, was sie in materieller und physischer Hinsicht benötigten. Wenn man in einer eher primitiven Gesellschaftsordnung wie in Afrika im geistlichen Dienst steht, bekommt man sehr oft nach einem Predigttermin ein Huhn oder Maiskolben oder Kaffeebohnen, die man sich dann selbst mahlen kann oder dergleichen. Das sind Ehren, aber es sind ganz praktische und notwendige Ehren. In dieser Gesellschaftsordnung sind es solche Dinge, die einen am Leben erhalten. In Matthäus 15, 4 bis 6 verwendet Jesus selbst das Wort Ehre in diesem Sinne. Jesus tadelt seine religiösen Zeitgenossen wegen ihrer Scheinheiligkeit und sagt, denn Gott hat geboten und gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Ihr aber sagt, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was dir von mir zunutze kommen könnte, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Das war ein Schlupfloch. Die Menschen mussten ihre Eltern versorgen und sich um sie kümmern. Aber sie sagten voll religiöser Scheinheiligkeit zu ihnen, ich habe das, was du von mir hättest bekommen sollen, dem Herrn geweiht. Deshalb kannst du es nicht haben. Das ist ihr Schlupfloch. Jesus sagt, ihr Heuchler. Aber wir halten fest, dass er im Zusammenhang mit der finanziellen und materiellen Unterstützung der Eltern davon spricht, dass man ihnen Ehre erweist. Das Wort Ehre hat demnach auch diese Konnotation. Es umfasst nicht ausschließlich, aber auch materielle und finanzielle Unterstützung. Und vor exakt diesem Hintergrund sagt Paulus, die Ältesten, die gut vorstehen, lasst doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ich lege großen Wert auf diesen Punkt, denn ohne jeden Zweifel wird das Werk des Herrn unterminiert, wenn die finanzielle Unterstützung jener, die in den vollzeitlichen Dienst gehen, nicht gewährleistet ist. Auf diese Weise wird das Werk des Herrn ganz sicher aufgehalten. Auch in 1. Korinther 9, 7 bis 14 behandelt Paulus diese Frage. Wir brauchen nicht alle Verse zu lesen, sondern lediglich die Kernaussagen festzuhalten. Ihr könnt den ganzen Text später selbst lesen. Paulus sagt, wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Kein Soldat, der in den Kampf zieht, muss sich selbst finanziell versorgen. Er wird immer von denen bezahlt, für die er kämpft. Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Jeder, der einen Weinberg besitzt und seine Arbeit hineinsteckt, isst auch dessen Frucht. Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Er schlachtet die Herde nicht, aber zumindest trinkt er ihre Milch. Er nimmt etwas für seine eigene Versorgung. Dann noch Vers 14. So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Das ist eine Verordnung Gottes. Wer seine Zeit in den Dienst am Evangelium und am Volk Gottes stellt, wer so viel Zeit dafür aufbringt, dass er sich nicht zusätzlich auch noch seinen Lebensunterhalt verdienen kann, soll von den Menschen versorgt werden, denen er dient. Das entspricht dem gesunden Menschenverstand. Aber ich möchte diesen Punkt dennoch herausstellen, denn in bestimmten Teilen des Leibes Christi, zum Beispiel bei den Plymouth Brethren, ist man stolz darauf, keine bezahlten geistlichen Dienste zu haben. Ich habe jedoch erlebt, dass dies die Effektivität der Diener Gottes letztendlich gewaltig einschränkt. Wenn ein Mann nicht seine ganze Zeit dafür verwendet, als Hirte oder Ältester zu dienen, braucht er vermutlich auch keine volle Entlohnung dafür. Oder wenn ein Mann noch eine andere Einnahmequelle hat und unabhängig ist, braucht er vermutlich auch keine volle Entlohnung für seinen Dienst. Die Entlohnung entspricht dem, was der Mann braucht und wie viel Zeit er für den Dienst aufwendet. So sollte das gehandhabt werden. Doch wenn er viel Zeit mit der Lehre des Wortes zubringt, muss man es ihm entgelten. Dieses Prinzip ist klar. Zum Abschluss noch ein Punkt, den ich nicht deutlich genug sagen kann. Es ist ein Prinzip, dass Schafe einen Hirten haben müssen. Schafe ohne Hirten werden der Bibel zufolge zerstreut, schwach und ein Opfer wilder Tiere. Ich finde das hochinteressant. Eine Rinderherde kann man unbeaufsichtigt lassen, doch eine Schafherde braucht jemanden, der auf sie aufpasst. Das ist meiner Meinung nach ein Grund, warum es in den Vereinigten Staaten viel mehr Rinder als Schafe gibt. Es muss noch andere Gründe haben, aber in Großbritannien ist das anders. Dort essen die Menschen hauptsächlich Schaffleisch und nicht Rindfleisch. Als ich zum ersten Mal in die USA kam, verstand ich gar nicht, warum man so selten Schafe sah. Aber dann wurde mir klar, dass es viel Geld kostet, einen Mann anzustellen, der sich um ein paar Schafe kümmert. Und die Bibel belegt, dass Schafe, die keinen Hirten haben, sich zerstreuen. Sie werden krank, schwach, verirren sich und werden eine leichte Beute für wilde Tiere. Es gibt viele, viele Bibelstellen, die diesen Punkt deutlich machen. Damit kommen wir zu einer persönlichen Verpflichtung, die jeder Christ hat. Du musst entweder selbst Hirte sein oder einen Hirten haben. Das ist meines Erachtens ein neutestamentliches Prinzip. Du musst entweder selbst den Dienst eines Hirten ausüben oder dem Dienst eines Hirten unterstehen. Die Möglichkeit, dass ein Schaf auch ohne Hirte leben könnte, kennt das Neue Testament nicht. Wenn man sich heute in diesem Land umschaut, sieht man Tausende und Abertausende Menschen, die keinen Hirten haben, keinen Hirten anerkennen und auch selbst keine Hirten sind. Deshalb sind sie auch zerstreut, verirrt, schwach und eine leichte Beute für alle möglichen Betrüger, die falschen Propheten und die wilden Tiere, die sich vom Volk Gottes ernähren, sofern es schutzlos ist. Schließen wir mit einem Statement aus Apostelgeschichte 11,26. Vielleicht erkennt ihr den springenden Punkt dieser Stelle nicht auf Anhieb. Ich möchte euch sagen, wie ich sie verstehe. Wir brauchen nur den letzten Satz von Apostelgeschichte 11,26 zu lesen. Dort heißt es: Die Jünger wurden zuerst in Antiochia Christen genannt. Das ist für mich eine Definition. Ein Christ ist ein Jünger. Jemand, der kein Jünger ist, hat kein Recht, Christ genannt zu werden. Und im Englischen ist ein Jünger ein Disciple, also jemand, der unter Disziplin steht. Das steckt schon im Wort drin. Innerhalb des Leibes Christi muss Disziplin herrschen. Es muss solche geben, die Regierung ausüben, und solche, die regiert werden. Man braucht für beides, fürs Regieren und fürs regiert werden, die Gnade Gottes. Doch in meinen Augen ist es ein Prinzip, dass sich jemand, der nicht bereit ist, regiert zu werden, nie selbst fürs Regieren qualifizieren kann.